Glückwunsch an alle. Hier melden sich Bömmel, Michael, Claudia und Bohne. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohne. Wunder, dass du die 100 und die 200 Meter Delfinschwimmen gewonnen hast. Das bist du deinem Namen schließlich schuldig. So einfach stellst du dir das vor, wie? Nur weil mich alle Welt Delfin nennt. Eigentlich kam das daher, dass ich mich so besonders für diese klugen Tiere interessiere. Die Schwimmwettbewerbe gewinne ich doch nur, weil ich viel mehr trainiere als ihr. Und deine Bescheidenheit ehrt dich, Delfin. Aber ich mit meinen ungeschickten Knochen und der Brille würde niemals... Stimmt allerdings. Ihr seid mir ja herzlich willkommen hier, ihr Funkfüchse und du, Kemal. Aber mein Mann will arbeiten und bittet euch dringend, euer Hilly-Billy-Opernhaus auszustellen. Ansonsten würde er euch in die 2 Meter schicken. Oder sind ihr eure Bett... Liebe Mutter, deine Tochter Claudia und ich entschuldigen sich im Namen von Bömmel und Michael für den Radau. Ach ja, Ruhe ist doch auch ganz schön. Warum arbeitet Vater bloß so viel? Es sind doch Ferien. Tja, ein Schuldirektor hat eben nie wirklich Ruhe. Wahrscheinlich sitzt euer großer Häuptling über den neuen Stundenplänen. Aber ich möchte zu gern wissen, wer unser neuer Mathelehrer werden wird. Hör bloß auf, wenn ich schon an Mathe denke. Du, Genie, freust dich womöglich auf die Penne. Was sehe ich da? Vanilleeis mit grünen Feigen und schwarzem Pfeffer. So ist das Leben zu ertragen. Oh, wie dumm, ich habe mich verzählt. Ich habe ein Eis zu viel hergerichtet. Schade drum. Das werden wir schon verputzen. Ich zum Beispiel könnte mich opfern und noch eins essen. Für dich ist es kein Opfer, Jochen Jals. Und wenn du dünner wärst, wärst du beim Schwimmwettbewerb nicht letzter geworden. Vorletzter war ich, vorletzter. Was war das? Los, Funkwüchse, nicht wie hin. Hm? Aber was wollt ihr? Vorsichtig! Ich weiß schon, ich soll zurückbleiben. Lauf vor, Bohne. Ja. Ich habe ganz automatisch deine Handgurke mitgenommen, Bömmel. Gut so. Bleib hier, Claudia. Wo rast denn Bohne hin? Da, dort drüben. Das ist doch Herr Lenters. Aber wir helfen Ihnen. Ja, Herr Lenters. Was ist passiert? Warum sitzen Sie auf dem Bürgersteig? Darf ich Ihnen helfen? So. Ja, jetzt. Dankeschön. Ich komme schon hoch. Ist nichts passiert. Ein Wunder bei dem Stoß. Diese elenden Lausejungen, beinahe hätte ich sie erwischt. Flegelelende. Und ich sag noch zu meinem Mann, Ernst, sag ich, da ist doch wieder jemand an den Automaten. Und mein Ernst rennt schon aus dem Haus. Ich den Fernseher aus und hinterher. Und ich rufe noch, Ernst rufe ich, pass auf. Ruf lieber die Polizei, rufe ich noch. Wer weiß, solche Kerle sind zu allem fähig. Und wie ich dann noch rufe? Herr und Frau Lenters, haben Sie gerufen? Was ist? War was? Ich verstehe immer noch nichts. Herr Lenters saß hier ganz zerrupft auf dem Boden und Frau Lenters... Wie soll das bloß noch weitergehen? Man kann sich doch nicht alles gefallen lassen, schließlich... Nun mach mal Pause, Mutter. Die jungen Herrschaften hier wissen doch überhaupt nicht, was los ist. Also, diese verflixten Burschen waren wieder da, wollten wieder mit den elenden Stahlscheiben einkaufen. Mit Stahlscheiben kann man bei Ihnen was bekommen? Bei uns nicht. Bei denen da. Da drüben. Die 4 Dinger, die da auf ihrem einen Bein stehen und eine Menge schöner Sachen im Bauch haben. Wo? Da? Ach so. Die Automaten. Seit 4 Wochen stehen die Dinger hier. Das Geschäft ging ganz gut. Vor allem die aus dem Jugenddorf kamen oft her, zogen sich Süßigkeiten oder Saft. Die Großen auch mal Zigaretten. Der letzte Automat da hat in den Fächern einfache Geschenke. Das lief auch ganz gut. Aber seit einer Woche füttern welche die Automaten mit Metallscheiben, die genauso groß und so schwer sind wie Geldstücke. Und zwar 5, 2 und 1 Markstücke. Aber warum haben Sie nicht die Polizei verständigt? Das habe ich doch. Fehlanzeige. Funkfüchse, dieser Sache sollten wir uns mal annehmen. Wenn Bohne... Bohne! Wo ist der? Hier ist er. Junge, Junge, das war vielleicht ein Ding. Und ihr steht hier und plaudert, während ich mich in einem stacheligen Busch zur Ruhe legen musste. Was musstest du? Wo? Was hast du denn da? Und da? Und im Gesicht? Dornen nennt man das, Kemal. Dornen. Ich weiß nicht, wie die Dinge auf Türkisch heißen. Jedenfalls möchte ich wissen, wie ich sie wieder loswerden kann. Das ist ja echt widerlich. Jetzt hast du nicht nur eine Igelfrisur, sondern auch noch Stacheln. Sehr, sehr witzig. Hättest mir lieber helfen sollen, diese 2 Kerle fertig zu machen. Selbst meine besten Judo-Kniffe haben nichts genützt. Aber wem bin ich da eigentlich hinterhergespurtet? Haben die Kerle Sie überfallen, Herr Lenters? Wollten Sie in Ihren Tante-Emma-Laden... Ich meine, wollten Sie in Ihr Geschäft einbrechen? Du bist doch der Dieter vom Direktor Becker. Nee, die wollten nicht einbrechen. Die Automaten wollten sie knacken und bei diesem Geschäft sind sie schon die ganze Woche. Aber morgen früh bin ich beim Direktor vom Jugenddorf. Und dann werde ich ihm erzählen, was ich von den Burschen halte, der... Sie wissen, wer da mit mir Schalenters? Natürlich. Und ich habe schon neulich zu meinem Mann gesagt. Ernst, sag ich, jetzt kommt immer dieser Junge aus dem Jugenddorf. Du weißt schon, der so komisch spricht. Der ist ein paar Mal am Tag hier und holt Bonbons oder Schokolade. Ach, da ist doch einer mit so einer langen, großen Harttolle. Er spricht fürchterlich durch die Nase so. Guten Morgen, Herr Lenters. Ich benötige doch ein neues Heft. Das können Sie aber schön, Herr Lenters. Aber das kann doch nur Markus sein. Markus, niemals würde der mit falschen Geldstücken jemanden reinlegen. Könnt ihr mir bitte mal in Ruhe auseinandersetzen, worum es sich hier genau handelt? Halt still. Ich ziehe dir die Stacheln aus deinem Fell. Au, nicht so doll. Also... Seit einer Woche muss das Ehepaar Lenters feststellen, dass diese Automaten hier geleert werden mit Hilfe von geschickt gefertigten Metallscheiben, die so groß und so schwer wie Silbergeld sind. Sie passen in die Geldschlitze der Automaten und die spucken dann bereitwillig alles aus. Also die beiden Burschen, die ich verfolgt habe, kenne ich nicht. Der Markus war nicht dabei. Der eine Freund hatte eine Brille, der andere Affenarme. Mit denen hat er mich ziemlich ins Gebüsch gefeuert. Und ich sage euch, wenn ich den erwische... Wer weiß, Delfin hat ja schon vorgeschlagen, dass wir uns diese Angelegenheit annehmen müssten. Das ist der große Häuptling. Lasst uns mal nach Hause wetzen. Was lernt dieser Markus eigentlich im Jugenddorf? Siehst du, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Er ist Dreherlehrling und da arbeitet man natürlich mit solchen Sachen wie Metall. Man lernt es zu bearbeiten. Unsinn. Markus tut nichts Unrechtes. Ich habe oft mit ihm gesprochen. Schrecklich, diese Art zu sprechen. Aber deswegen tut der Mensch doch nichts Verbotenes. Ja, Dieter... Was um alles in der Welt ist passiert? Zum Raufen bist du doch wahrhaftig zu alt. Du bist ja total verkratzt. Er ist auch gespickt wie ein trockener Hasenbraten. Er ist in irgendwas gefallen. Es muss sich da um die Stacheln der Berberis handeln. Eine Gattung aus der Familie der Sanddorngewächse. Mit büschelig an Kurztrieben stehenden Blättern anstelle der Langzeittriebblätter. Mir würde es auch wehtun, wenn es ein weniger bedeutendes Gewächs wäre. Jedenfalls ist beim Tante Emma Laden. Die Funkfüchse und ihr türkischer Freund Kemal berichten der Mutter von Dieter, genannt Bohne, weil er so lang und dünn ist, und Claudia, ihr wisst schon, warum sie Delphine genannt wird, die unglaubliche Geschichte von den falschen Geldstücken und von Bohnes vergeblicher Verfolgungsjagd. Vorsichtshalber erwähnen die Freunde nichts davon, dass sie vielleicht selber auf die Jagd nach den Automatenplünderern gehen wollen. Ach, hallo Jochen, guten Morgen. Bist ja heute sehr früh auf, wenn man bedenkt, dass Ferien sind und du... Ach, du liebes Lottchen, wie siehst du denn aus? Bist du mal wieder unter die Räuber gefallen? Das ist ja ein tolles Pfeilchen, das du dir da eingehandelt hast. Morgen, Old Man, mir geht's schon wieder gut. Du wirst gleich hören, was anlag. Tolles Ding. Ich will erst die anderen rufen. Funkfuchs 1 an alle Füchse, kommen! Fuchs 4 an Fuchs 1, ich höre dich. Fuchs 2 sitzt mit mir beim Frühstück. Ende. Fuchs 3 an Fuchs 1, hier bin ich. Hatte gerade Lust, mal in den Äther hineinzuhorchen. Was liegt an? Ende. Fuchs 1 an alle Füchse. Ganz zufällig bin ich heute Nacht einer guten Sache auf die Spur gekommen. Hatte plötzlich Lust, einem Lichtschein im Wald hinter unserem Haus zu folgen. Was finde ich? 3 zwielichte Typen hocken in dem großen Erdtrichter hinter der Holunderhecke. Ihr wisst schon. Jochen, ist es immer wieder nötig, dass du dich in Gefahr begibst? Hab ich ja nicht. Ich sitze also ganz still am Rand dieser Kuhle und höre mir das Gemurmel an. Nix habe ich verstanden. Gesehen habe ich das Glühen einer Zigarette, das Blinken von Brillengläsern. Merkst du was? Fuchs 2? Fuchs 2 und Fuchs 1. War da vielleicht auch der Kerl, der mich... Fuchs 1 versichert, er war es. Jedenfalls hat er ordentlich mit seinen Judo-Kenntnissen angegeben. In dem Augenblick hat der Trichterrand unter mir nachgegeben und ich bin den Herrschaften direkt in die Arme gesegelt. Sie haben ein bisschen auf mir herumgetrommelt, bis ich mich totgestellt habe. Aber das ist ja fürchterlich, Bömmel. Sei still, Delfin. Berichte weiter, Fuchs 1. Fuchs 3 an alle Füchse. Ich schlage vor, wir kommen zu dir, Bömmel, und hören alles ausführlich. Hat dein Vater was dagegen, Roger? Hier Vater Jeitz auf Kanal 11 mit Gerät Funkfuchs 1. Ihr seid herzlich willkommen, beginne gerade mit der Zubereitung von vielen Waffeln. Habe vorläufig keinen Einsatz. Roger. Bald kann Bömmel seinem Vater und den Freunden erzählen, dass es sich bei den Leuten im Wald um 3 Jungen und ein Mädchen handelte, die sich heute Abend um 7 Uhr an der Merkereiche treffen wollen. Er kann die vier ziemlich genau beschreiben, weil er nach seiner kurzen Ohnmacht durch die fast geschlossenen Augenlider seine Beobachtungen gemacht hatte. Die Funkfüchse werden am Abend die Automaten bei Lenders im Auge behalten, den Treffpunkt Merkereiche überwachen und vorher den Trichter, in dem Bömmel der Bande in die Hände fiel, genau untersuchen. Auf geht's. Vielen Dank für die Waffeln, Herr Jalz. Ja, vielen Dank. Tschüss, Bömmel. Ich bring euch raus. Also dann, wer kommt denn da? Guten Tag. Euch nennt man doch die Funkfüchse, nicht? Ich suche euch. Uns? Warum? Was ist los? Heute Morgen waren Herr und Frau Lenders bei Direktor Wuttke und haben ihm erzählt, dass ich die Rohlinge gedreht habe, mit denen seit einiger Zeit Automaten ausgeplündert werden. So ein Unsinn. Kein Unsinn. So war es wirklich. Du bist wohl übergeschnappt. Du spinnst ja. Aber ich wusste nicht, wofür die Leute sie brauchen wollten. Wirklich nicht. Man hat mir für 100 solcher Rohlinge, die ganz bestimmte Maße haben sollten, 10 Mark geboten. Ich habe mich natürlich über das Geld gefreut und immer prompt geliefert. Die letzte Lieferung sollten Metallscheiben von genau 29 mm Durchmesser sein. Und das genauso groß wie... Wie ein 5-Mark-Stück, ja. Jetzt bin ich auch so klug. Aber mit der Gauderei habe ich nichts zu tun, bestimmt. Das wird sich ja feststellen lassen. Wir brauchen also nur die Leute zu überführen, denen du die Lieferung abgegeben hast. Wie heißen sie? Weiß ich eben nicht. Ich habe immer alles einem Mädchen gegeben in der Eisdiele. Wie sah sie denn aus? Na, wie Mädchen eben so aussehen. Blond, glaube ich. Aber nicht so schön blond wie du, so mit Pferdeschwanz, so nicht. Und sie ist auch lange nicht so hübsch wie du. Und ausgefranste Jeans hat sie an. Na, Schwester, da hast du ja ein Herz gebrochen. Sollst du wieder liefern? Ja, heute Mittag. Als die Lenders heute Morgen beim Direktor waren, haben sie gleich meinen Namen genannt. Oder vielmehr haben sie mich beschrieben. Sie haben mich neulich am Automaten gesehen, als ich für meine Freundin Bonbons gezogen habe. Ich musste meinen Schrank aufmachen und da lagen noch ein paar von den Rohlingen drin. Und nun... Du bist aber auch ein Riesenross. Wie konntest du bloß? Jetzt hört aber auf. Wir sollten ihm aus dem Schlamassel raushelfen, statt hier auf ihm rumzuhacken. Wir wollten uns doch sowieso der Sache annehmen. Richtig. Bist du sicher, dass du nicht in der Tinte sitzt, wenn wir die Sache aufklären? Bin ich. Ich habe wirklich nichts gewusst. Gut, Folgendes findet jetzt statt. Markus geht zum Treffpunkt Eisdiele. Bömmel geht mit. Er hat das Mädchen im Trichter gesehen und kann sagen, ob es die mit den Fransenhosen war. Entschuldige, Michael, aber sollte ich nicht vielleicht vorher mit ihm zu Lenters und zum Direktor des Jugenddorfes gehen? Okay. Bin ich froh. Es ist ja wirklich besser, wenn ich erst mit Claudia gehe. Mit dem Mädchen bin ich ja auch erst um 12 verabredet. Ehe sie sich's versehen, haben die Funkfüchse und Kemal also einen neuen Fall, dem sie sich wohl oder übel widmen müssen. Aber so schlimm finden sie das natürlich nicht. Waren diese Ferienwochen nicht schon beinahe ein bisschen eintönig? Dass Claudia mit Markus die schwierigen Besuche macht, ist wirklich eine gute Idee. Das blonde, hübsche Mädchen ist überall gern gesehen. Claudia trottet also mit dem schüchternen Markus davon, während sich die vier Jungen im Garten von Vater Jeitz nützlich machen. Seit dem frühen Tod von Frau Jeitz versorgt Herr Jeitz Haus, Garten und natürlich seinen rothaarigen, pummeligen Sohn Jochen, genannt Bömmel. Herr Jeitz fährt mit seinem Werkstattwagen zu Reparaturen von Tankstellen. Seine fest installierte Funkstation im Haus und die mobile Station im Werkstattwagen haben die Freunde auf die Idee gebracht, sich Funksprechgeräte anzuschaffen. Meine Güte, schon ganz schön heiß, wie? Prima, dass ihr geholfen habt. Was sollten wir sonst anfangen? Wir müssen doch warten, bis Delphine und dieser Markus mit der verstopften Nase wiederkommen. Huhu, hier bin ich! Markus ist schon zur Eisdiele und versucht, Iris Queen zu finden. Wen? Ach so, ja, der Name ist ihm doch noch eingefallen. Komisch, nicht? Nie gehört. Wenn wir uns beeilen, kann Bömmel noch mit uns in den Trichter kommen, in dem die Bande gestern Abend gehockt hat. Und du bist trotzdem pünktlich in der Eisdiele. Training ist alles, Bömmel. Geht's hier lang? Fahr du lieber vor, Bömmel, damit wir nicht falsch landen. Hier durfte ich zum ersten Mal an einer Funkübung teilnehmen. Stellt euch vor, Frau Lenters konnte ich fast überzeugen, dass Markus nicht der Übeltäter ist. Er tat ihr direkt ein bisschen leid. Und Herr Wuttke? Hat sich unsere Erklärung angehört. Er fordert aber Beweise. Das ist verständlich. Obwohl die Rechtsprechung sagt, im Zweifel für den Angeklagten. Das will sagen... Hier, Absitzung. Hier habe ich auch mein Rad versteckt. Und fühlte mich ganz sicher, bis ich runtergerutscht bin. So. Ich glaube nicht, dass dein Hosenbund das öfter aushält. Komm runter. Vorsicht! Hier haben sie gesessen und gegen diese Wurzel bin ich, glaube ich, geknallt. Kannst du die Spuren lesen, Birne? Die sagen mir nicht viel. Seht mal, hier ist eine Vertiefung mit Erde drüber. Was ist das? Mach mal auf. Falsche Münzen für die Automaten. Das sind ja mindestens 100 Stück. Wir müssen herausbekommen, ob außer bei Lentas noch mehr Automaten geknackt worden sind. Sonst Polizeimeister Raschke da nicht helfen kann. Das wäre eine Aufgabe für Claudia und Kemal sollte sie begleiten. Dann fahren Michael und ich jetzt zur Merkereiche und überlegen, ob wir uns heute Abend dort gut verstecken können, okay? Ich begebe mich in die Villa Jaitz. Mein Vater ist jetzt noch da. Vielleicht steht er uns heute Abend zur Verfügung. Und dann habe ich ja meine Verabredung in Luigi's Eisdiele. Gut, Leute, die Handgurken müssen empfangsbereit sein. Vergesst das nicht. In Ordnung. Komm, Kemal. Polizeimeister Raschke wohnt nicht weit. Wir werden uns bald über Funk melden. Eilig geht jeder an seine Aufgabe. In erstaunlich kurzer Zeit meldet sich Bömmel über Funk. Funkfuchs 1 an alle Füchse, melden. Fuchs 3 und Fuchs 1, höre dich, was ist? Bömmel und ich sind eben bei der Eiche angekommen. Hier sind wenig Versteckmöglichkeiten in Hörweite. Schade. Fuchs 2 und Fuchs 1, wir werden schon was erfinden. Denn wenn die Bande hier Pläne schmiedet, müssen wir das doch auch mitkriegen. Wo bist du? Roger. Funkfuchs 1 an Fuchs 2 und 3. Rufe Fuchs 4. Funkfuchs 4, bitte kommen, Roger. Funkfuchs 1 an Fuchs 2 und 3. Fuchs 4 meldet sich nicht. Ist vielleicht gerade im Haus von Herrn Raschke. Hoffentlich ist sie mit dem großen Hund wieder so gut fertig geworden. Ich bin übrigens nicht allein. Hier wartet Markus auf mich, Roger. Fuchs 3 und Fuchs 1, was fällt dem denn ein? Er sollte doch bei Luigi warten und sehen, ob du die Iris sowieso identifizieren kannst. Over. Fuchs 1 an alle Füchse. Er hat von Iris einen neuen Auftrag entgegengenommen. Morgen Nachmittag soll er 100 neue Scheiben abliefern. Er meint, damit hätte er uns das Mädchen ans Messer geliefert. Roger. Mag sein. Heute Abend wissen wir vielleicht mehr. Roger. Fuchs 2 hat inzwischen hier sondiert. Denke, wir befestigen Michaels Tonbandgerät in den Zweigen. Die sind sehr dicht. Man kann sich auch gut daran verstecken. Over. Fuchs 4 an alle Füchse. Ihr redet ja ziemlich viel. Nun bin ich an der Reihe, okay? Fuchs 3 und Fuchs 4, wir haben dich schon vermisst. Was habt ihr erfahren? Over. Fuchs 4 und Kemal wurden freundlich begrüßt. Herr Raschke erinnert sich noch an unsere letzte Großtat, wie er es nannte. Zuerst aber wollte uns Harro auffressen. Ihr kennt ihn ja noch. Also, das Ausräumen von Automaten geschieht nur in einer bestimmten Gegend. Es ist die Hauptstraße, die zur Merkereiche führt. Alle Automaten, die in der Nähe dieser Straße stehen, sind schon ausgeraubt worden. Die Klagen darüber häufen sich. Die Polizei wird demnächst einen Streifenwagen in diese Gegend schicken. Ende. Fuchs 1 an alle Füchse. Läuft hier alles prima. Mein Vater lässt euch ausrichten, dass er nach seiner Tour gegen 8 Uhr heute Abend an der Eiche ist. Sollten wir noch da sein, nimmt er uns mit zurück in unsere schöne Papageiensiedlung. Die Räder passen ja alle in den Werkstattwagen. Und wenn es recht ist, gibt er uns anschließend ein kleines Fest. Es gibt türkisches Essen. Roger. Sowas habe ich noch nie gehört. Toll, ist das schwierig? Könnte ich auch mit so einem Ding umgehen? Sag mal, ach du liebe Zeit, ich muss zum Unterricht. Wann sehen wir uns? Morgen bei Luigi. Wann? Um 4 ist Iris Queen da. In Ordnung, sei pünktlich. Pünktlich um 6 fahren Kemal, Michael, Bohne, Bömmel und Claudia los. Es ist ein herrlicher Sommerabend. Das Freibad Froschloch leert sich langsam. Fröhlich schwatzend ziehen vor allem viele Kinder über den Weg. Die Funkfüchse schlagen eine andere Richtung ein und hoffen, dass sie die Übeltäter, die den Lenters und anderen Geschäftsleuten so viel Schaden zugefügt haben, genau kennenlernen können. So, hier sind wir. Ich werde auf die Eiche klettern und das Bandgerät bedienen. Und wenn sie dich erwischen? Wie sollten sie? Die Blätter sind so dicht. Na, wer guckt schon nach oben? Ausgezeichnet. So sieht man dich nicht. Sitzt du bequem? Das kann noch lange dauern. Wie hier im Sessel. Ich stelle das Gerät jetzt an und ihr unterhaltet euch leise. Dann werden wir sehen oder vielmehr hören. Tatsächlich nimmt das Bandgerät die halblaute Unterhaltung deutlich genug auf. Michael macht es sich auf der Eiche bequem. Die anderen suchen in sicherer Entfernung gute Verstecke. Dort können sie zwar nichts hören, aber den freien Platz unter dem mächtigen Baum, sehr gut überblicken. Verrückt! Beinahe hätte ich deinen Helm ins Gesicht gekriegt. Hör auf mit den Tonübungen. Hör bloß auf zu motzen. Wenn Ralf gleich kommt, bist du so klein mit Hut. Ha, die Brillenschlange jagt mir keine Angst ein. Meine Judo-Kniffe sind was wert. Der Kerl, der mich in die Dornen befördert hat. Ach, Kinder! Hallo? Schön, dass ihr auch schon da seid. Ich habe viele Neuigkeiten für euch. Die Sache läuft wie geschmiert. Wir können also... Gesundheit da oben! Gesundheit! Oh, mich rührt der Schlag. Da oben sitzt einer. Du merkst aber auch alles. Warum willst du so unbequem sitzen? Komm runter! Dass ich gerade niesen musste. Schnell das Bandgerät festgebunden. Guten Tag, Leute. Was machst du da oben auf dem Baum? Ich untersuche das Liebesleben der Maikäfer und... Ich will dir helfen, du Zoologe! Au! Oh, was soll denn das? Wo ist meine Brille? Raus mit der Sprache, du langes Elend! Was machst du hier? Meine Brille, da ist sie. So, was ich will? Vogelstimme aufnehmen will ich. Ist das vielleicht verboten? Mein Bandgerät hängt noch oben. Da! Dann hol das runter, Mensch! Das wollen wir erst mal sehen. Michael schickt sich schweren Herzens an, das Bandgerät aus der alten Eiche zu holen. Sehen die Freunde eigentlich nicht, dass er in Schwierigkeiten ist? Während er sich zögernd zum Baum hin bewegt, sieht er aus den Augenwinkeln eine vorsichtige Bewegung im Gebüsch. Da ist auch schon die Hölle los. Iris, Ralf und Bubi vergessen Michael und rasen auf das Gebüsch zu. Bohne hatte sich also an das Gefährt von Bubi herangeschlichen und braust nun durch den Wald davon. Hey, stehen bleiben! Da, Ralf, noch einer. Pass auf dein Mofa auf, Ralf. Ach, zu spät. Mir aus dem Weg sein. Ja, hier ist zu laut. Dein Mofa kannst du da unten am Froschloch wiederfinden. Klar. Denken die sich ein, sie könnten hinter den Rädern herrennen? Psst. Ich habe keine Lust, von denen verwamst zu werden. Sie sind außer Hörweite. Was machen wir nun? Ah, da kommt Bootmann Jeitz. Hallo, Freunde. Gibt's was Neues? Ja, wir haben eben die Handgucke hier. Wir werden gerufen. Fuchs 1 an Füchse 3 und 4. Kommen. Fuchs 4 an Fuchs 1. Wir hören dich gut. Wo bist du? Fuchs 2 ist bei Fuchs 1. Wir haben uns am alten Platz getroffen. Hatten eine aufregende Verfolgungsjagd. Bin geflitzt wie ein Weltmeister. Kann nicht so einfach im Wald. Over. Fuchs 1 war Fuchs 2 bei den beiden Mofas. Wir haben die Luft rausgelassen. Die drei sahen uns von Weitem zu und haben irgendetwas gebrüllt. Ende. Fuchs 3 an Füchse 1 und 2. Alles ganz schön und gut, aber was haben wir jetzt erreicht? Irgendwelche Indizien an den Mofas? Ende. Fuchs 1 an alle Füchse. In die was? Gefunden haben wir nichts Belastendes, wenn du das meinst. Hier Delta Kurfürst an Sohn 1. Ich meine Fuchs 1. Ich lade jetzt eure Freunde ins Auto. Sie können mir alles berichten. Wir nehmen euch unterwegs auf, für die Räder haben wir auch noch Platz. Schließlich haben wir alle eine dringende Verabredung bei der türkischen Grillparty in der Villa Jeitz. Cheerio und Ende. Mit dem Beginn der türkischen Party wird es so schnell nichts. Denn auf dem Rückweg in die Papageiensiedlung fällt Michael ein, dass seine geliebte Stenorette noch in der Merkereiche hängt. Oldman Jeitz fährt zurück. Dass das Gerät noch im Baum hängt, zeigt den Kindern, dass Ralf und seine Kumpane nicht an die Existenz dieses Bandgerätes zum Aufnehmen von Vogelstimmen geglaubt haben. Ich Nun aber ist das Fest im geschmückten Garten in vollem Gang. Old Man, diese Fruchtsuppe ist umwerfend. Man sollte davon mehr essen. Denn Vitamine sind wichtig, machen nicht dick und erhöhen meine ohnehin starke Geisteskraft. Fressack. Hört mal, ich habe in das Tonband gehört. Es gibt ein paar Gesprächsfetzen, die vielleicht interessant sind. Mhm. Von Galopp 15 ist die Rede und von einem Treff 2200 bei 457. Alles dummes Zeug. Oh, schade, das wäre doch was gewesen, wenn wir die Bande mit Hilfe des Tonbandes festnageln könnten. Moment mal, könnte 457 nicht die Busnummer sein? Und 2200 ist vielleicht 22 Uhr. Und gibt es nicht in der Gegend eine Galoppstraße, da wo die Automaten immer geplündert werden? Das ist ja Helfer, herrlich. Ich wollte dir eine Freude machen, Kimmer. Danke, Herr Jeitz. Was ist denn das? Nur ein Pudding aus Grieß, Rosinen, Mandeln, Haselnüssen und Pistazien und anderen schönen würzigen Sachen. Eigentlich heißt es Rahat El Hakum. Und meine Großmutter hat es immer. Ach, wie schön. Michael, wo ist er? Michael! Hier, ich habe inzwischen telefoniert. Herr Jeitz hat es mir erlaubt. Mir fiel nämlich ein, dass sie hier aus unserer Klasse in der Galoppstraße wohnt. Wisst ihr, was ich herausbekommen habe? Galoppstraße 15 ist ein großer Supermarkt. In der offenen Passage steht eine Reihe von Automaten. Kemal, du warst klasse. Ihr solltet die Polizei informieren. Dann können die Burschen dort heute Abend geschnappt werden. Und wenn sie diesen Plan fallen lassen, dann sind wir die Dummen. Wir müssen schon selber. Na gut, und wie soll es vor sich gehen? Folgendes habe ich mir gedacht. Kemal und Bemmel bleiben in der Papageiensiedlung und beobachten die Automaten bei unserem Tante-Emma-Lädchen. Ich? Ich will aber mit in die Galoppstraße. Nein, hier muss einer mit der Handgucke bleiben. Das finde ich aber doof. Michael hat recht. Und ich möchte endlich mal mit dabei sein, wo es am interessantesten ist. Gut, schließlich, wenn du dich traust, dann fährst du mit deinem Bruder in die Galoppstraße. Ihr beobachtet und meldet euch. Am besten bei mir. Ich werde die Funkkontakte koordinieren. Zuerst Claudia und Bohne an den Beobachtungsort bringen, hier warten und euch dann alle wieder einsammeln. Wenn aber was passiert... Wird die Polizei informiert, Ehrensache. Na also, ihr müsst einem alten Mann schon gestatten, auf Nummer sicher zu gehen. Claudia und Bohne sind also schnell in der Galoppstraße. Old Man hört schon auf der Rückfahrt den Ruf von Michael. Funkfunk 3 an Delta Kurfürst 7. Die vier Burschen haben sich schon in Bus Nummer 457 auf den Weg gemacht. Over. Fuchs 2 an Delta Kurfürst 7. Wir haben uns gut postiert, bisher nur harmlose Kunden an den Automaten. Over. Delta Kurfürst 7 an Fuchs 3. Komm zurück zur Basis. Over. Michael stößt zu Bömmel und Kemal, die sich beim Laden der Lenters postiert haben. Hallo Leute. Fuchs 3 ruft Füchse 2 und 4. Kommen. Was liegt an? Fuchs 3 an Fuchs 2. Es wird ein bisschen dauern, aber die drei sind auf dem Wege zu euch. Passt auf und meldet euch sofort. Roger. Guck mal da. Herr Lenters passt schon selbst auf. Da kommt er herangerollt. Ein Knüppel hat er sogar mit. Was fällt dir denn ein? Ich denke mir, Ellie, denke ich mir nun den Kartoffelstampfer und hau den Kallen einen über den Kopf und nun hätte sie mich beinahe mit dem Ding da erwischt. Ja, kann ich denn ahnen, dass du hier auch herumkriegst? So was. Komm bloß rein. Du hättest deine Jacke überziehen können. Ach, hey, hör ich wieder das Gejammer, dass du das reißen hast. Das war ja eine herrliche Vorstellung. Und ich denke noch, Kemal, denke ich, komische Sachen kann man nur in eurer Sprache sagen. Alle Füchse von Delta Kurfürst 7, Frage Aktion, over. Fuchs 2 an alle Füchse und Delta Kurfürst 7. Claudia hat alles geprüft. Von den dreien fehlt jede Spur. Sie sind aus dem Bus gestiegen und direkt zu den Automaten gegangen. Haben offensichtlich die Passage am Hintereingang verlassen. Also Fehlanzeige. Over. Delta Kurfürst 7 holt euch ab. Komme sofort. Over. Die Bewacher des Tante-Emma-Ladens glauben am Ziel zu sein. Vorsichtig taucht eine dunkle Gestalt am Automaten auf. Sie schaut sich um und... Halt, stehen geblieben. Nix da mit Automaten knacken. Mein Gott, hast du mich erschreckt. Was ist denn los? Hältst du hier Wache? Was glaubst du wohl, warum ich hier bin? Schließlich bin ich doch am meisten daran interessiert, die Kerle zu entlarven. Na, Markus, wir wollten dich nicht erschrecken. Also auch hier Fehlanzeige, schade. Ich denke, wir können zur Basis zurück. Old Man wird mit den anderen auch gleich hier sein. Naja, ein Stück können wir ja zusammengehen, Markus. Ab Piper. Das haben wir uns doch gründlich angehört. Hey, ihr Privatdetektive. Ihr denkt wohl, wir sind blöd, was? Wir haben euch angeschmiert. Ich hoffe, ihr fallt drauf rein. Das gibt uns dann die Gelegenheit, zu einem anderen großen Kuh auszuholen. Schlaft weiter, ihr super Schlafmützen. Ja, dieser Ausdruck scheint recht passend für uns zu sein, wir Kamele. Wie sollen wir die Kerle nur packen? Werde ich den Verdacht denn nie loswerden? Ich darf zusammenfassen, meine Damen und Herren. Ralf, Bubi und Iris haben sehr geschickt mein Band besprochen und geahnt, dass wir es nach den scheinbar aufregenden Hinweisen nicht zu Ende hören würden. Ich muss nach Hause. Ja, wir auch. Die anderen werden mit dem Wagen auch gleich hier sein. Kommt alle morgen früh zu mir. Vielleicht fällt uns über Nacht ein guter Plan ein. Alte Bauernweisheit. Den Vogel, der am Morgen singt, und abends die Katze. Ich denke, gleich kommen deine Freunde und ich muss in einer halben Stunde... Jochen, bist du heute Nacht in eine Explosion geraten? Lass mal dein Auge sehen. Oder bist du aus dem Bett gefallen? Sowas in der Art. Es war nämlich so. Gestern Abend war nämlich noch... Ich hab schließlich... Also das Telefon... Könntest du vielleicht im Zusammenhang berichten? Ach, das werden deine Füchse sein. Guten Morgen! Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Glotzt nicht so. Manche Mie macht das Pfeilchen Spaß. War auch nicht sehr witzig, es zu bekommen. Also, ich liege gestern Abend gerade im Bett. Da bimmelt das Telefon. Was? Ich runter. Frau Lenter ist ganz aufgeregt am Telefon. Was? Da sei ein Fremder, der ums Haus schleiche. Old Man und ich sollten sofort kommen. Ich in Schuhe und Trainingszeug. Denke doch, die sieht weiße Mäuse. Klar. Hast du denn jedenfalls deine Waffe mitgenommen? Nein. Aber gerast bin ich. Wollte auch schnell wieder in die Bunkerierten. Klar. Gehe in Deckung beim Laden. Nichts zu sehen. Mhm. Höre schließlich laute Schmatzen. Sichere nach allen Seiten. Entdecke den Dackel von Lenters. Der eine große Wurst frisst. Denke, nu, will zurück ins Bett. Da entdecke ich lange dunkle Gestalt, die vorsichtig in Richtung auf die Automaten zuschleichen. Bitte weiter. Sehe Mondlicht Brillenleser blitzen. Folgere, dass Brillenschlange Ralf Hund mit Wurst abgelenkt hat. Klar. Um nun Automat zu knacken. Ralf arbeitet an Automat, zieht viermal hintereinander, steckt alles in Beutel. Fühle mich gedeckt von Lenters, die sicher hinter der Gardine lauern. Stürze mich mit lautem Schrei auf Brillenschlange. Ja. Rufe, die Polizei rufen, schnell! Höre Frau Lenters kreischen, verwickle mich mit dem langen Ralf in eine gewaltige Keilerei. Habe ihn ganz schön gebläut, da bekomme ich einen saftigen Schwinger in den Magen. Höre die Engel singen und entschlafe. Frau Lenters erweckt mich mit nassem Handtuch. Yee. Erzählt mir, dass Ralf fortgerumpelt ist, nachdem sie ihn mit Kartoffelstampfer bearbeitet hat. Puh. Oh, ich habe nicht gewusst, dass jemand so schnell so viel sprechen kann. Also, jetzt ist wirklich Schluss mit den Alleingängen. Schließlich seid ihr keine Polizeitruppe. Seit wann brauchst du eine Brille? Die habe ich am Kampfplatz gefunden, nachdem ich bei Lenters Eis mit Sahne, Krokant und Vanille bekommen habe. Zum Abschwellen des Auges, wie Frau Lenters sagte. Ob ihr Ralf gehört? Bestimmt. Guck mal, wie dick die Gläser sind. Ralf trägt solche. Tja, jetzt trägt er keine Brille mehr. Und ich kann euch versichern, dass es für einen sehr kurzsichtigen Menschen fürchterlich ist. Was du gerade sagen. Aber wie gut, dass die Verabredung von Markus mit dieser Iris Queen in der Eisdiele besteht. Sonst hätten wir keinen Zipfel der üblen Geschichte gelüftet. Jochen, ich muss jetzt auf meine Tour. In der Diele liegt ein großer Einkaufszettel. Bitte besorge alles bis heute Abend, ja? Also macht's gut, ihr Füchse. Hätten Sie was dagegen, wenn ich die Einkäufe mache? Ich wollte sowieso mit Michael in die Stadt. Er braucht ein Geburtstagsgeschenk für seine Patentante. Kemal, kommst du auch mit? Das wäre nett von euch. Dann kann ich später in Ruhe mit Bohnen und Markus in Luigis Eispalast zum Rendezvous mit Iris Queen gehen. In Ordnung, aber bitte keine neuen Heldentaten, ja? Wenn was los ist, ich bin jederzeit über Funk zu erreichen. Mein Einsatzgebiet ist heute in unserem Landkreis. Ich kann also jederzeit zur Stelle sein. Danke, Old Man. Claudia, Kemal und Michael fahren mit den Rädern in die Stadt, während Bömmel und Bohne durch die Papageiensiedlung schlendern und feststellen, was sie alle für ein Glück haben, dass sie in einer so hübschen und ruhigen Gegend wohnen können. Claudias Katze Schnurrel schließt sich ihrem Spaziergang an. Schließlich sitzen sie auf einer Mauer in der Nähe von Lenters Laden und dösen so vor sich hin. Der hat ja Nerven, hier so ganz allein herumzukicken. komisch. Den möchte ich kennenlernen. Ich habe da so eine Ahnung. Warum schießt er immer wieder ins Gebüsch? Ja, warum? Wimmel, hast du die Brille mit? Klar. Schieß mal her, Kleiner. Danke. Hau ruck. Gut. Wo ist mein Ball? Hier irgendwo. Wir helfen dir suchen, okay? Hier in der Ecke. Ich hab ihn. Und guck mal, was ich noch gefunden hab. Eine Brille. Komisch. Ja, das ist ja die von Onkel Ralf. Oh, wie schön. Das ist toll. Onkel Ralf? Und wieso hat er hier die Brille verloren? Weiß ich nicht. Meine Schwester Iris hat mir 2 Tafeln Schokolade versprochen, wenn ich sie finde. Darf ich sagen, dass ich sie gefunden habe? Ach ja, er hatte hier einen Streit mit einem Automatenknacker. Aber das ist geheim, hat Iris gesagt. Und Onkel Ralf ist dein Onkel? Nein, das ist der Freund von meiner Schwester. Gibst du mir die Brille? Moment, wie heißt du? Ich heiße Karl Perler. Ich bin schon 10 und komme nach den Ferien in die 4. Klasse. Ich wohne in der Petersstraße 189. Soll aufpassen, dass keiner merkt, wie ich nach der Brille suche. Sonst kommt Onkel Ralf in falschen Verdacht. Bei Frau Lenters hat Iris gesagt, Lenters haben den Laden hier. Dann zisch ab mit deinem Fang. Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Wiedersehen. Puh, na, endlich haben wir auch Glück. Iris heißt also Perla. Wir wissen, wo sie wohnt. Still. Auf unserem Kanal scheint Betrieb zu sein. Funkfuchs 4 an Füchse 1 und 2. Kommen. Fuchs 1 an Fuchs 4. Was ist los? Kommst du mit der Einkaufsliste nicht zurecht? Over. Fuchs 4 an Fuchs 1. Einkäufe sind erledigt. Wir waren auf der Rückfahrt. Da sahen wir Bubi mit Moped. Hinten drauf hockte wie eine blinde Riesenschlange dieser Ralf und balancierte einen riesigen Müllsack in den Armen. Sie haben uns nicht gesehen. Michael ist mit dem Rad hinterher. Roger. Fuchs 2 an Fuchs 4. Ist Kemal noch bei dir? Fuchs 4 hat Kemal dabei. Over. Fuchs 1 an Fuchs 4. Wie lange ist Michael schon weg? Over. Fuchs 4 an Fuchs 1. Vielleicht 25 Minuten. Over. Und wir wissen überhaupt nicht... Fuchs 3 an alle Füchse. 10:20 ist der Rand von Birkenwald. 10:99, hört ihr mich? Over. Fuchs 1 an Fuchs 3. Wir hören dich gut. Berichte. Fuchs 3 an alle Füchse. Die beiden mussten wegen des prallen Müllsacks langsam fahren. So konnte ich sie verfolgen. Es war spannend. Und schließlich hätten sie mich fast erwischt. Ich habe also ein großes versteckter Automatenknacker entdeckt. Eine vergrabene Kiste, in die sie auch den Inhalt des Müllsacks ausgeleert haben. Over. Alles Roger. Hast du dir den Platz gemerkt? Das ist wohl eine überflüssige Frage. Die Funkfüchse und Kemal sind glücklich, dass das Dunkel sich zu lichten beginnt. Heute Abend werden sie zusammen die vergrabene Kiste besuchen. Am besten wäre es natürlich, wenn Vater Jeitz mit dem Werkstattwagen das Ding abtransportieren und in Sicherheit bringen könnte. Bald gibt es eine gute Funkverbindung mit Delta Kurfürst 7. Herr Jeitz verzweifelt daran, ob er mit dem schweren Wagen den Waldweg befahren kann, aber er will es versuchen. Es wird jetzt höchste Zeit für das Treffen in Luigis Eisdiele. Komm, setz dich, Markus. Hoffentlich ist deine Iris Queen pünktlich. Sie heißt übrigens gar nicht Queen, sondern Perla. Mach's gut, Bohne. Dich kennt Iris nicht. Ich verdufte durch den Hintereingang. Behalte dich durchs Fenster im Auge, wie abgemacht. Komme, wenn du Zeichen gibst. Und vergiss nicht, die Stenorette anzuschalten, wenn der Knalleffekt kommt. Ob sie das ist? Donnerwetter, wirklich ein steiler Zahn. Tag, Iris. Hallo, hast du das Zeug? Natürlich. Aber ich... Ja, hier sind die Rollen. Hast du ja schön verpackt. Sieht aus wie echt. Gib her. Hier sind 20 Mark für dich. Hallo, Markus. Guten Tag, schöne Dame. Ist es gestattet, Fräulein Queen? Was willst du denn hier? Wer bist du überhaupt, Dicker? Im Übrigen heiße ich nicht Queen, ich bin die Queen. Wie die von England, verstehst du? Ach so, du bist die Queen der Gang. Dann kann die Bombe ja hochgehen. Funk Fuchs 1 an Fuchs 3, hörst du mich? Fuchs 3 an Fuchs 1, ich höre. Fuchs 1 an Fuchs 3, wir haben die Empfängerin der nachgemachten 5-Mark-Stücke. Halt, hier geblieben, Queen. Pone, halt sie fest. Mach ich. Ich kenne sie auch schon, Schöne. Sie sind in dem Erdtrichter herumgekrochen und haben das Falschgeld dort ausgebuddelt. Wir haben es gezählt und die Fingerabdrücke abgenommen. Bis zum Hals steckst du mit drin und bei der Polizei wirst du alles ausspucken. Ich habe doch nichts getan. Ich habe nur Ralf geholfen, die Scheiben zu kriegen. Und du hast geholfen, die feinen Sachen aus den Automaten zu vernaschen. Wenn du jetzt auspackst, werden wir dich aus der Sache raushalten. Wir kennen auch schon das Versteck der großen Kiste im Birkenwald. Wenn ich dieses Eis hier aufgefuttert habe, will ich was von dir hören. Michael wartet draußen darauf, die Polizei zu rufen. Wenn Ralf erfährt, dass ich ihn reingerissen habe, der bringt mich um. Dazu wird er wohl nicht kommen, wenn er hinter Gittern sitzt. Na gut, mir bleibt wohl keine andere Wahl. Wir haben das so auch. Widerwillig müssen die Funkfüchse das ausgeklügelte System der Automatenknackerbande bewundern. Aber auch Markus war nicht dumm. Er hat der Queen kompakte Metallrollen eingepackt, also keine Scheiben. Das klingt ja alles sehr schön, Leute. Was ist aber, wenn Sie Ihre Kumpane warnen? Dann wird die Kiste verschwunden sein, ehe wir ankommen. Ich glaube, dass sie dicht halten wird. Bestimmt leuchtet ihr ein, dass sie glimpflicher davon kommen wird, wenn sie zur Aufklärung des Falles beigetragen hat. Na, ihr Helden, was habe ich wohl im Auto? Jawohl, die Kiste. Warum hast du uns nicht mitgenommen? Ich hatte Funkkontakt mit Michael, während ihr noch bei Luigi wart. Nach seiner genauen Beschreibung war es für den Kollegen Münz und mich leicht, den Platz zu finden. Mhm. Wir haben die Stelle fotografiert und das Loch offen gelassen, damit die Bande weiß, dass sie aufgekippt ist. Hey, kommt mal mit und schaut euch die Herrlichkeit an. Die müssen ja eine Unmenge von Automaten geleert haben. Hier sind auch noch haufenweise Zigaretten. Jetzt müssen wir schnell zum Birkenwald. Die Stenorette in einen Baum hängen, die Kamera blitzbereit machen und uns verstecken. So werden wir die Herrschaften alle auf einmal zu fassen kriegen. Und wenn wir sie haben, geben wir über Funk an dich Bescheid, Oldman, damit du die Polizei rufst. Da geben wir dann auch unser Beweismaterial. Die Bande ist dingfest gemacht. Und Markus können wir aus dem bösen Verdacht befreien. Dann fahren wir ab. Claudia, du bleibst am besten hier. Es könnte heiß hergehen. Was fällt dir denn ein? So, meine Lieben, vielleicht darf ich auch etwas sagen. Ihr mögt sehr enttäuscht sein, aber wir werden uns jetzt in mein Auto setzen und gemeinsam eine Besichtigungstour machen. Zu sehen bekommt ihr einen Polizeieinsatz im Birkenwald, wo sich am Versteck von Diebesgut eine Bande von Automatenknackern treffen wird. Prima! Ich habe Polizeimeister Raschke soweit informiert, wie ich konnte. Auch er war der Meinung, dass die Bande gefährlich genug ist und er wollte nicht, dass ihr diesen letzten Schlag führt. Er kennt euch aber inzwischen gut genug, um an der Genauigkeit eurer Erkundigungen nicht zu zweifeln. Sollte sich heute Abend erweisen, dass ihr tatsächlich die lange gesuchten Automatenknacker gefunden habt, dann lädt er euch morgen Nachmittag alle zu Luigi ein. Anscheinend kennt er eure Leidenschaft für italienisches Eis. Übrigens, Markus und Kemal sollen auch dabei sein. Na gut, wenn ich so viel Eis essen darf, wie reinpasst. Das ist eine ganze Menge.